hello, hello, my friend. Hallo, hallo, hallo, meine Freunde. We are back. Wir sind zurück. One minute late. Eine Minute zu spät. Sorry. Entschuldigung. Because I have 32 people at my house. Denn ich habe gerade 32 Leute in meinem Haus. Which is a couple of people. I'm sorry. Entschuldigung, vergib mir. My goodness, please forgive me. Por favor, me perdoen. The batteria called. Es gab einen Anruf. So it stopped my life. Und das hat das Live unterbrochen. We have 32 people in my house. Wir haben 32 Leute in meinem Haus. You know why? Wisst ihr warum? Because we just baptized 12 people. Weil wir gerade 12 Leute getauft haben. Jesus is amazing. Jesus ist fantastisch. Look at this. Schaut hier. Ich zeige euch was. Two happy people. Zwei glückliche Personen. They got baptized today. Sie wurden heute getauft. Did you like it? Habt ihr es gemocht? Peter and Sarah. Peter and Sarah. Jesus is super. Jesus ist super. He's the best. Er ist der Beste. Okay, now we go back to our life. Na, wir kommen zurück zu unserem Live. 500 people are here. 500 Leute sind schon da. Daniel is really sad. Daniel ist wirklich traurig. But he'll be all right. Aber er wird es schaffen. Because the pizza just now arrived. Denn genau jetzt kam die Pizza an. And he has to do a live and can't eat pizza. Und er muss ein Live machen und kann keine Pizza essen. So let's continue to teach. Okay, lasst uns weitermachen mit der Lehre. Yesterday we lost the live. Gestern haben wir das Live verloren. So we decided to do the same message again. Und deshalb haben wir beschlossen, dieselbe Botschaft noch einmal zu machen. And it is now on my Instagram. Und sie ist jetzt auf meinem Instagram-Kanal. So if you go to my Instagram to the legenda. Wenn ihr jetzt auf meinen Instagram geht, bei dem Feed. It's right there. Dann ist es da. It's the teaching from last night. Es ist die Lehre von gestern Abend. And now we're going to continue. Und jetzt machen wir einfach weiter. I know we have just torn down in your mind a wrong mindset. Ich weiß, wir haben gerade erst ein falsches Denkmuster bei euch eingerissen. And that's okay. Und das ist okay. It needs to happen. Das muss passieren. Because I remember when God did that to me. Denn ich erinnere mich daran, als Gott das bei mir gemacht hat. So the important thing is this. Und das Wichtige ist Folgendes. Unless you learn to pray according to the new covenant, prayer is stressful. Wenn ihr nicht lernt, aus dem neuen Bund heraus zu beten, dann ist Gebet stressig. I've been thinking so much. Ich denke so oft. And the problem is, people find it hard to learn to pray right. Das Problem ist, dass Leute es schwierig finden, richtig zu beten. Because they don't understand the new covenant. Weil sie den neuen Bund nicht richtig verstehen. So because people don't understand the new covenant. Und weil sie den neuen Bund nicht richtig verstehen. They don't even know how to pray. Wissen sie nicht einmal, wie man betet. So because I want to help you. Und weil ich euch helfen möchte. And only because I want to help. Und nur weil ich euch helfen möchte. Not because I want to sell books. Nicht weil ich ein Buch verkaufen möchte. In my life written a book so that I can make money. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Buch geschrieben, weil ich damit Geld verdienen will. Because the reason why I write books is because God told me. Der Grund, warum ich Bücher schreibe, ist, dass Gott mir das gesagt hat. And my books have transformed literally lives all over the world. Und meine Bücher haben buchstäblich Leben auf der ganzen Welt transformiert. They've transformed churches. Sie haben Gemeinden transformiert. So here is what I'm doing. Und ich werde Folgendes tun. Only for, I think, 7 days. Für etwa 7 Tage I'm making a special promotion. Mache ich ein besonderes Angebot. My two books, New Covenant and Live Without Limit. Meine beiden Bücher, Leben aus der Fülle des neuen Bundes und Leben ohne Begrenzungen, only on my site. Werden nur auf meiner Seite rhlivraria.com.br rhlivraria.com.br. Oh, entschuldigt. But the batteria only calls this number and it stops the live. So sorry. Jemand ruft ständig diese Nummer an und dann stoppt das live. Es tut mir so leid. Now I told him everybody can come. Nun habe ich ihm gesagt, dass alle kommen können. So only for 1 week. Also nur für eine Woche. Instead of 70 reais, the two books together are only 55. Gibt es diese Bücher anstatt für 70 real zusammen für nur 55 real? On my site. Auf meiner Seite. rhlivraria.com.br. rhlivraria.com.br. And I don't earn any money from my book. Und ich verdiene kein Geld mit meinen Büchern. Never have and never will. Das habe ich nicht und das werde ich nie tun. Every penny we give to the poor children in Brazil. Jeder Cent geht zu den armen Kindern in Brasilien. So then how do we pray? Also wie beten wir dann? Yesterday I have shown you or in the live from yesterday or from this morning. Gestern bzw. in dem Live heute Vormittag habe ich euch gezeigt. I've shown you the danger of tradition. Habe ich euch die Gefahr von Traditionen aufgezeigt. I've shown you how wrong it is to ask God for something that he already gave. Ich habe euch gezeigt, wie falsch es ist, Gott um etwas zu bitten, das er bereits gegeben hat. I've shown you that the currency of heaven is faith and not intensity or hope. Und ich habe euch gezeigt, dass die Währung des Himmels Glauben ist und nicht Intensität oder Hoffnung. I want to say again what I said in the last life. Ich möchte noch einmal sagen, was ich im letzten Live gesagt habe. If you don't pray in faith, please don't pray. Wenn ihr nicht in Glauben betet, dann betet bitte nicht. Please. Bitte. It's much better not to ask God for anything unless you really pray in faith. Es ist viel besser Gott um gar nichts zu bitten, als wenn du nicht wirklich im Glauben bittest. You really need to listen to last. Du musst dir wirklich noch mal das letzte Live anhören. Because I talk how we pray for our children, for our husbands, for our relationship. Denn dort habe ich darüber gesprochen, wie wir für unsere Kinder, unseren Ehemann und unsere Beziehungen beten. So now, here is the question. Und hier ist nun die Frage. And I know people still have a lot of problems. Ich weiß, dass Leute immer noch viele Probleme haben. But the problems you have not because you don't understand the Bible, it's because you've been taught wrong. Aber ihr habt die Probleme nicht, weil ihr die Bibel nicht versteht, sondern weil euch etwas Falsches beigebracht wurde. You've been taught tradition. Dir wurden Traditionen gelehrt. You can't show to me from any of the letters of Paul, James, Peter, John, Jude. Du kannst mir in keinem von den Briefen von Paulus, Petrus, Johannes, Jakobus, Judas zeigen, dass wir Jesus tatsächlich um Dinge bitten sollen, die wir brauchen für unser tägliches Leben. Und immer und immer wieder kommen die Leute zurück zu Matthäus 7. Ask, knock, seek. Bittet, suchet, klopft an. Ich möchte es noch einmal sagen, hoffentlich jetzt zum letzten Mal. Jesus lebte nicht im neuen Bund. Ihr müsst das in euren Kopf hineinkriegen, bitte. Wenn ihr alles, was Jesus gesagt hat, nehmt und es für euch anwendet, so wie er es gesagt hat, dann habt ihr riesige Probleme. Denn Jesus hat zum Beispiel seinen Jüngern gesagt, dass sie dem Gesetz gehorchen müssen. Jesus sagte zu den Leuten, wenn euch eure Hand zur Sünde verleitet, dann hackt sie ab. So you have to find keys in what Jesus said. Understand that he didn't live in the new covenant. Ihr müsst also nach Schlüsseln in den Worten Jesu suchen und begreifen, dass Jesus nicht im neuen Bund lebte. Listen, I made this decision many, many years ago. Hört zu, ich habe diese Entscheidung vor vielen, vielen Jahren getroffen. If something does not fit into the finished work of the cross, wenn etwas nicht in das vollbrachte Werk am Kreuz passt, if something doesn't fit inside of the new covenant, wenn es nicht in den neuen Bund hineinpasst, it cannot mean what I think it means. Kann es nicht das bedeuten, was ich denke, dass es bedeutet. Please, people. Bitte, Leute. If the cross didn't change everything, then what was the point of the cross? Wenn das Kreuz nicht alles verändert hat, was war dann der Sinn des Kreuzes? Listen, it is so sad that most Christians think the cross just forgives my sin and gets me to heaven. Hör zu, es ist so traurig, dass die meisten Christen denken, das Kreuz würde uns nur die Sünden vergeben und uns in den Himmel bringen. That's why Christians live in defeat. Und darum leben Christen in Niederlage. Because they completely deny the power of the cross. Weil sie die Kraft des Kreuzes vollkommen verleugnen. I was on the phone today. Heute war ich am Telefon to an elderly woman. Mit einer älteren Frau. From Croatia. Aus Kroatien. Sie fand mich irgendwie und rief mich über FaceTime an. Sie war schon so alt, sie wusste nicht einmal, wie sie ihr Telefon richtig bedienen sollte. Sie sagte, dass sie ihr iPhone erst seit 3 Wochen hat. Es ist ihr erstes iPhone. So she was this old lady and I called her on FaceTime. Sie war also diese alte Dame und ich rief sie auf FaceTime an. Because she sent me an email. Denn sie hat mir eine E-Mail geschickt. With her number. Mit ihrer Nummer. And then suddenly she began to be completely emotional. Und plötzlich wurde sie total emotional. She said, Is this really Reinhard speaking to me? Sie sagte, ist das wirklich Reinhard, der mit mir spricht? I said, yes. Ich sagte, ja. She's a Croatian woman who lives in Switzerland. Es ist eine Kroatin, die in der Schweiz lebt. And then when she saw me in the video in FaceTime. Und als sie mich in dem Video auf FaceTime sah, she said, I can see you. Sagte sie, ich kann dich sehen. Can you see me? Kannst du mich auch sehen? I said, yeah. Ich sagte, ja. This is what she said to me. Und sie sagte zu mir das. She said, Reinhard, I'm addicted to you. Reinhard, ich bin süchtig nach dir. Funny? Ist das nicht lustig? Listen. Hört. I would have rebuked her, but she's an old lady. Ich hätte sie getadelt, aber sie ist eine wirklich alte Dame. Addicted to me. Süchtig nach mir. Here's what she said. Und sie sagte dies. She said, I'm addicted to you. Ich bin süchtig nach dir. Because somebody sent me your teaching on the new covenant. Denn jemand hat mir deine Lehre über den neuen Bund geschickt. And my life has changed so much. Und mein Leben hat sich so sehr verändert. I'm full of joy and I'm full of peace. Ich bin voller Freude und voller Friede. And I love Jesus like I've never loved him before. Und ich liebe Jesus so sehr, wie ich ihn noch nie zuvor geliebt habe. She says, please, please preach this in the whole world. Sie sagte, bitte, bitte predige das in der ganzen Welt. So, if you don't understand the finished work of the cross, wenn ihr das vollbrachte Werk am Kreuz nicht versteht, you will translate many Bible verses with a religious mindset. Werdet ihr viele Bibelverse mit einem religiösen Denkmuster übersetzen. So, ask yourself this question. Stellt euch darum folgende Frage. How much is Jesus actually given to me through the finished work of the cross? Wie viel hat Jesus mir tatsächlich gegeben durch das vollbrachte Werk am Kreuz? Catch this. Ergreife dies. There is a difference between promise and God facts. Es gibt einen Unterschied zwischen einer Verheißung und Gottfakten. Reinhard, the word God facts is not in the Bible. Aber Reinhard, Gottfakten stehen gar nicht in der Bibel. Let me ask a question. Ich möchte dich etwas fragen. I'm so happy today. Ich bin heute so glücklich. Hard to control myself. Es ist schwer, mich zu kontrollieren. I've baptized 12 people in my swimming pool. Ich habe heute 12 Leute in meinem Swimmingpool getauft. And now they're all downstairs eating pizza. Und jetzt sind sie alle unten und essen Pizza. You know why I'm so happy? Wisst ihr, warum ich so glücklich bin? You know, in my whole life, in meinem ganzen Leben, 40 years of ministry, 40 Jahre im Dienst, I don't remember how many people I baptized. I didn't count. Ich weiß nicht, wie viele Leute ich getauft habe. Ich zähle das gar nicht mal. But I think every person I ever baptized, I prophesied to. Aber ich glaube, dass ich zu jeder Person, die ich getauft habe, dass ich ihr auch prophezeit habe. And I don't remember ever having baptized a single person inside a church building. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals auch nur eine Person in einem Gemeindegebäude getauft habe. You know why? Das mag ich nicht. Wisst ihr warum? Because it's not in the New Testament. Denn es ist nicht im Neuen Testament. You know how I planted churches? Wisst ihr, wie ich Gemeinden gegründet habe? You give your life to Jesus right now because I preached to you on the street. Du gibst hier und jetzt dein Leben Jesus, weil ich dir auf der Straße gepredigt habe. I put you in my car and I drive to the next lake. Dann setze ich dich in mein Auto und wir fahren zum nächsten See. And I baptize. Und ich taufe dich. I like to baptize people any outside any religious setting. Ich mag es, Menschen außerhalb von jeglichen religiösen Rahmen zu taufen. So I don't like baptizing inside the building of a church. Deshalb mag ich es nicht zu taufen in einem Kirchengebäude. I just don't like it. Ich mag es einfach nicht. So I live in Sao Paulo, I have a swimming pool. Jetzt lebe ich in Sao Paulo, ich habe einen Swimmingpool. I just baptized 12 people. Und ich habe gerade 12 Leute getauft. I'm trying to calm myself down. Deshalb muss ich mich jetzt beruhigen. So you have to be kind with me today, please. Heute müsst ihr wirklich Verständnis für mich haben, bitte. So, here is what I want to teach you. Also hier ist, was ich euch lehren will. There's a difference between God facts and promises. Es gibt einen Unterschied zwischen Gottfakten und Verheißungen. Reinhard, God fact is not in the Bible. I never read that. Aber Reinhard, Gottfakten gibt es nicht in der Bibel. Ich habe das noch nie gelesen. True, these words are not in the Bible. Stimmt, diese Worte gibt es nicht in der Bibel. Your clothes look very clean. Sorry. Your clothes look very clean. Hey, deine Kleidung ist sehr sauber. How did you wash them? Wie hast du sie gewaschen? Why, Reinhard, with a washing machine? Warum, Reinhard? Na, mit einer Waschmaschine. Washing machine in the Bible. Eine Waschmaschine gibt's nicht in der Bibel. You can't use it. Das kannst du nicht benutzen. Reinhard, the word God facts is not in the Bible. Reinhard, das Wort Gottfakten gibt es nicht in der Bibel. How did you get to where you are right now? Wie bist du an den Ort gekommen, wo du gerade jetzt bist? I drove there by car. Ja, ich bin mit dem Auto hingefahren. Cars are not in the Bible. Autos gibt's nicht in der Bibel. You can't do that. Das kannst du nicht machen. See what I'm trying to tell you? Seht ihr, was ich euch sagen will? It's nonsense to say that's not in the Bible, therefore it's not right. Es ist Unsinn zu sagen, das gibt's nicht in der Bibel und deswegen ist es nicht richtig. The question you have to ask is this. Die Frage, die ihr stellen müsst, ist die. Does the word of God teach anything against this? Lehrt das Wort Gottes etwas dagegen? That's the question. Das ist die Frage. You see, God-fact is very biblical. It's just the term is not in the Bible. Wisst ihr, Gottfakten sind sehr biblisch, nur der Begriff steht nicht in der Bibel. I call it God-fact. Ich nenne es Gottfakten. What do I call God? Und was nenne ich Gottfakten? There are promises and there are God-facts. Es gibt Verheißungen und es gibt Gottfakten. Unless you understand the difference, you're not going to learn to pray according to the new covenant. Und wenn du den Unterschied nicht verstehst, wirst du nicht lernen, im neuen Bund zu beten. Promise is something that God has promised you, and it's always in the future. Eine Verheißung ist etwas, das Gott versprochen hat, und es ist immer in der Zukunft. If you promise, if he promised it, und wenn er es versprochen hat, you don't have to pay for it anymore. Dann musst du nicht mehr dafür bezahlen. Because the cross paid. Denn das Kreuz hat bezahlt. Do you know, sometimes it's so sad. Wisst ihr, manchmal ist es so traurig. It's so sad. Es ist so traurig. I will never forget the night that Jesus woke me up. Ich werde niemals die Nacht vergessen, in der Jesus mich aufgeweckt hat. Actually, it was the Father, sorry. Eigentlich war es der Vater, sorry. And I felt something is going to happen. Yes. That is going to be changing people all over the world. Und ich spürte, dass etwas passieren würde, das Menschen auf der ganzen Welt verändern würde. And I left my bedroom, I closed the door so Debbie could sleep. Und ich verließ mein Schlafzimmer und schloss die Tür, damit Debbie schlafen konnte. And I said, Father, what is it? Und ich sagte, Vater, was ist los? And he said, er sagte, Reinhard. Reinhard, I place no limits upon the lives of my children. Ich habe keine Begrenzung in das Leben meiner Kinder gesetzt. Sie begrenzen sich selbst durch ihren eigenen Unglauben im Herzen. Then he said this. Und dann sagt er dies. He said, Reinhard, er sagte, Reinhard, one of the greatest sadnesses of my heart, eines der größten Betrübnisse in meinem Herzen ist, wenn meine Kinder don't live by appropriating faith. Ist, wenn meine Kinder nicht im nehmenden Glauben leben. You know, I felt the pain of God so strong. Wisst ihr, ich spürte den Schmerz Gottes so stark. I felt like the heart of God was hurting so deeply. Ich fühlte, dass das Herz Gottes so tief schmerzte. I said, God. Ich sagte, Gott. I don't even know what the word appropriating faith is. I've never read it in the Bible. Ich weiß ja nicht mal, was das Wort nehmender Glaube heißt. Ich habe das in der Bibel nicht gelesen. What is it? Was ist das? And then he said this to me. Und dann sagte er das zu mir. He said, Reinhard, Reinhard, appropriating faith, nehmender Glaube, is faith that number one, ist Glaube, der erstens, write this down. Schreib das auf. That's appropriating faith. Das ist nehmender Glaube. Number one, erstens, who stops asking for the things that I've given through the cross. Das ist Glaube, der aufhört, für Dinge zu beten, die ich durch das Kreuz gegeben habe. Did you get it? Habt ihr das verstanden? God's heart is painful when you don't live by appropriating faith. Gottes Herz tut weh, wenn ihr nicht im nehmenden Glauben lebt. And the first thing of appropriating faith is you quit asking for what God has given to the cross. Und das erste vom nehmenden Glauben ist, dass ihr aufhört, für das zu beten, was bereits durch das Kreuz gegeben wurde. Und der Herr sagte zweitens, says thank you. Sagt danke. Listen, if God has given to it, say thank. Hört, wenn Gott es euch gegeben hat, sagt danke, danke, danke, danke. Lord said, thirdly, drittens, believe it like it's the absolute truth. Glaub es, als ob es die absolute Wahrheit ist. And fourthly, und viertens, act upon it. Handel danach. Four things. Vier Dinge. Quit asking. Hör auf zu bitten. Believe. Glaube. Say thank you. Sag danke. And act. Und handle. So here is the thing. Hier ist das Ding. I felt this pain of the heart of God so deep. Ich spürte diesen Schmerz im Herzen Gottes so tief. And then I said this. Und dann sagte ich, I said, but Lord, ich sagte, aber Herr, why does it, I can feel the pain even now. Ich kann den Schmerz sogar jetzt spüren. I said, but God, why does it hurt you so much? Ich sagte, aber Herr, warum tut es dir so weh? But he said, turn my life upside. Und was er sagte, stellte mein Leben auf den Kopf. He said, Reinhard, er sagte, Reinhard, when my children don't live by appropriating faith, wenn meine Kinder nicht im nehmenden Glauben leben, it is like the walk up to the cross where my son is crucified. Ist es so, als ob sie zum Kreuz hingehen, wo mein Sohn gekreuzigt wurde. It is like they spit into his face. Und es ist, als ob sie ihm ins Gesicht spucken. It is like they smack him in the face. Es ist, als ob sie ihm eine Ohrfeige geben. And they say, I don't believe what you paid for. Und sie sagen, ich glaube nicht an das, wofür du bezahlt hast. God said to me, my son paid such a high price. Und Gott sagte zu mir, mein Sohn bezahlte so einen hohen Preis. He suffered so much. Er litt so viel. And then my children ignore that. Und dann ignorieren meine Kinder das. That hurts me. Das verletzt mich. So listen. Also hört zu. I have to tell you. Ich muss euch das sagen. If you you keep asking God for the things he gave you through the cross, you're spitting Jesus in the face and you're smacking him. Wenn ihr weiterhin um die Dinge bittet, die Jesus euch durch das Kreuz gegeben habt, dann spuckt ihr Jesus ins Gesicht und gebt ihm eine Ohrfeige. I've been so criticized because I preached this. Ich wurde so viel kritisiert, weil ich das gepredigt habe. I've even been told that if I don't stop preaching this, I cannot be part of the movement of churches that I was part of. Mir wurde sogar gesagt, wenn ich nicht aufhöre, das zu predigen, kann ich nicht mehr Teil der Gemeindebewegung sein, zu der ich gehörte. So I left. Also ging ich weg. You know why? So, wisst ihr warum? I felt the pain in the heart of God that night and I will never stop preaching this, never. Ich spürte in dieser Nacht den Schmerz im Herzen Gottes und ich werde niemals aufhören, diese Dinge zu predigen, niemals. Everybody throws me out of every church in the world. I couldn't care less. Und wenn ich aus jeder Kirche der Welt rausgeworfen werde, es ist mir vollkommen egal. You should have been with me that night. Du hättest dabei sein sollen in dieser Nacht. Der Schmerz im Herzen Gottes. That's why I keep telling people all over the world. Das ist der Grund, warum ich das den Menschen auf der ganzen Welt sage. Stop asking for things God gave you. Hört auf, um Dinge zu bitten, die Gott euch bereits gegeben hat. It's a denial of the finished work of the cross. Es ist eine Verleugnung des verbrachten Werk am Kreuz. It's spitting my Jesus in the face and smacking him. Ihr spuckt meinem Jesus ins Gesicht damit und gebt ihm eine Ohrfeige. After God said it to me. Und nachdem Gott das zu mir sagte, I threw myself on the floor and I wept. I don't remember for how many hours. I wept so much. Da warf ich mich auf den Boden und weinte, ich weiß nicht wie viele Stunden lang. Ich weinte so sehr. And this is why I wept so much. Und darum habe ich so viel geweint. For two reasons. Aus zwei Gründen. Number one, I felt the pain of God. Nummer eins, ich spürte den Schmerz Gottes. Number two, und Nummer zwei, I look back at my own life and I remember how many times I've spit Jesus in the face and smacked. Ich schaute zurück auf mein eigenes Leben und erinnerte mich, wie viele Male ich Jesus ins Gesicht gespuckt hatte und ihn geschlagen hatte. I said, I never want to do this again. Und ich sagte, ich möchte das nie wieder tun. Nie wieder. Nie. You see, the cross changed everything. Seht ihr, das Kreuz veränderte alles. The cross is not just about forgiving your sins and taking you to heaven. It's about a covenant. Das Kreuz ist nicht nur dazu da, dass deine Sünden vergeben sind und du in den Himmel kommst. Es geht um einen Bund. It's about a new way of God relating to us. Es geht um eine neue Art, wie Gott mit uns in Beziehung tritt. A promise is something that God promised you that he would do. Eine Verheißung ist etwas, das Gott dir verspricht, dass er tun wird. How you receive a promise? Wie erhältst du eine Verheißung? The Bible tells us clearly in Hebrews. Die Bibel erklärt das ganz eindeutig im Hebräerbrief. I believe Paul wrote Hebrews. Ich glaube, dass Paulus den Hebräerbrief geschrieben hat. But you can believe whatever you like. Aber ihr könnt glauben, was immer ihr wollt. The Bible doesn't tell us who told. Denn die Bibel sagt uns nicht, wer es war. But God says this. Aber Gott sagt dies. He said, be imitators of those. Er sagt, seid Nachahmer derer, who through faith and perseverance, die durch Glauben und Ausdauer inherited the promises of God. Die Verheißungen Gottes erbten. So whatever God promises you, was auch immer Gott euch verheißt, you have to imitate those, müsst ihr die imitieren, who through faith and perseverance got the promise, die durch Glauben und Ausdauer die Verheißungen erhielten. The Bible says also in the same verse, don't be sluggish, don't be lazy. Und die Bibel sagt in demselben Vers, seid nicht träge, seid nicht faul. So how you get a promise from God? Wie bekommst du also eine Verheißung von Gott? You can't be lazy. Du kannst nicht faul sein. And you have to continue to believe. Und du musst dranbleiben und glauben. And you have to persevere. Und du musst ausdauernd sein. Until the promise manifests in your life. Bis sich die Verheißung in deinem Leben manifestiert. That's wonderful. Das ist wunderbar. You don't have to pay for the promise because Jesus paid for it. Du musst nicht für die Verheißung bezahlen, weil Jesus dafür bezahlt hat. Corinthians 1:20 is clear. 2. Korinther 1, Vers 20 ist ganz klar. Every promise of God. Jede Verheißung Gottes is yes and amen. Das through him. Ist ja und amen durch ihn. To the glory of God. Zur Ehre Gottes. Through us. Durch uns. So it's clear. Es ist also deutlich. Promise is yes and amen in him, in Jesus. Die Verheißung ist ja und amen in ihm, in Jesus. And here is the problem. Und hier ist das Problem. Because we don't understand the new covenant. Weil wir den neuen Bund nicht verstehen, we treat a promise just like a God fact. Behandeln wir eine Verheißung genau gleich wie einen Gottfakt. That's why it never happens. Und darum passiert er nie. It doesn't manifest. Er manifestiert sich nicht. We don't receive it. Wir bekommen es nicht. We don't experience it. Und wir erleben es nicht. Then what do we do? Und was tun wir dann? That's where religion comes in. Dann kommt Religion ins Spiel. Let's convince God. Komm, lasst uns Gott überzeugen. Let's convince God to heal. Überzeugen wir Gott, uns zu heilen. Let's convince God to provide for us. Überzeugen wir Gott, uns zu versorgen. I don't even count how often I've said this in this life. Ich kann nicht einmal zählen, wie oft ich das in diesen Lives gesagt habe. Prayer in the New Covenant is not convincing God about anything. Gebet im Neuen Bund ist nicht, Gott von irgendetwas zu überzeugen. That's prayer of the Old Covenant. Das ist Gebet im Alten Bund. The Old Covenant, you pray, you work hard, you convince God and he responds. Im Alten Bund betest du, du arbeitest hart, du überzeugst Gott und er antwortet. Aber im Neuen Bund hat Jesus bereits alles am Kreuz bezahlt. Es ist vollbracht. Deshalb betest du nicht, um ihn zu überzeugen. Hört euch das an. Hört es euch an. Im Neuen Bund you never use prayer to convince God. Benutzt du Gebet nie, um Gott zu überzeugen. You use prayer to convince your own heart. Du verwendest Gebet, um dein eigenes Herz von dem zu überzeugen, of what God is trying to convince you. Wovon Gott dich zu überzeugen versucht. Namely, that it's finished. Namely, that it is finished. Nämlich, dass es vollbracht ist. So he's trying to convince you that it's all settled. Er versucht also, dich zu überzeugen, dass alles schon erledigt ist. And you use prayer. Und du verwendest Gebet, to convince your own heart, um dein eigenes Herz von dem zu überzeugen, of what he's trying to convince you. Wovon er dich zu überzeugen versucht. Das ist gut. Wow. I never thought of that. So habe ich das noch nie betrachtet. That's beautiful. Das ist wunderschön. Let's do it again. Machen wir es nochmal. Der alte Bund betet, um Gott davon zu überzeugen, uns etwas zu geben. Aber im neuen Bund, Gebet, dient Gebet dazu, dein eigenes Herz von den Dingen zu überzeugen, wovon Gott dich überzeugen möchte. Nämlich, dass er dir schon alles durch das Kreuz gegeben hat. Das ist verrückt. So, what does it mean? Und was bedeutet das dann? You spend most of your time saying thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Du verbringst den Großteil deiner Zeit damit zu sagen, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Danke. You spend most of your prayer time meditating on the God fact. Du verbringst den Großteil deiner Gebetszeit, indem du über die Gottfakten meditierst. I thank God I turned off the comments. Ich danke Gott, dass ich die Kommentare abgeschaltet habe. I can already hear all of you people. Denn ich kann euch schon alle hören. What about intercession? Wie ist das mit Fürbitte? Yes, we have a whole week. Ja, wir haben eine ganze Woche. We will talk about intercession, spiritual warfare, fasting. Wir werden über Fürbitte reden, geistliche Kampfführung, Fasten. Now we're talking about you. Und jetzt reden wir über dich. So what is a God fact? Was ist ein Gottfakt? A God fact is anything that God has given me through the finished work of the cross. Ein Gottfakt ist alles, was Gott mir durch das vollbrachte Werk am Kreuz gegeben hat. Do you know what one of the biggest problems is with Christians? Wisst ihr, was eines der größten Probleme der Christen ist? They've never learned proper grammar. Dass sie nie richtig Grammatik gelernt haben. They never learned proper grammar. Sie haben keine richtige Grammatik gelernt. What is proper grammar? Was ist richtige Grammatik? Look at this. Schaut her. What do you need? I wish I would have something here. No. Go over that to that drawer, the second, first drawer, and give me a whole pack of my candies. I'm gonna teach you something about grammar. Die zweite Schublade und gib mir die ganze Tüte. Ich werde euch etwas über Grammatik beibringen. Seht her. This is the best peppermint candy in the whole world. Das sind die besten Pfefferminzbonbons auf der ganzen Welt. You can buy. You can't buy it here in Brazil. Man kann sie nicht in Brasilien kaufen. You can't buy it online. Und auch nicht online. It's an Austrian candy. Es sind österreichische Bonbons. I've loved it since I was a little boy. Ich liebe sie, seit ich ein kleiner Junge bin. This kid here, my son, dieser Junge hier, mein Sohn, ask him if he likes this. Frag ihn mal, ob er sie mag. You like them? Du magst sie? Ja, er liebt sie. I can't buy this here only when I go to Austria. Ich kann sie hier nicht kaufen, nur wenn ich nach Österreich gehe. This is a whole bag. Das ist eine ganze Tüte. My favorite candy. Meine Lieblingsbonbons. I love it. Ich liebe sie. So watch this. Also schau zu. Daniel, because I love you, weil ich dich liebe, I bought this, habe ich das gekauft. I paid this, ich habe dafür bezahlt. And as of now, und jetzt I have given you the whole bag of these peppermint candy. Gebe ich dir die ganze Tüte Pfefferminzbonbons. They are yours. Die gehören dir. What I just did is the present, past or future. Was ich gerade getan habe, ist das Gegenwart, Vergangenheit oder Zukunft? Did I promise him that I will give him this bag? Habe ich ihm versprochen, dass ich ihm diese Tüte geben werde? I promised nothing. Ich habe gar nichts versprochen. I did something. Ich habe was gemacht. I said, I have given them to you. Ich habe gesagt, ich habe sie dir gegeben. That's past tense. Das ist Präteritum, Vergangenheit. Past tense means an action that already happened and that cannot be changed. Vergangenheit bedeutet, es ist eine Handlung, die bereits geschehen ist und kann nicht mehr verändert werden. Here is the problem. Und hier ist das Problem. We pray like the past tense is actually in the future. Wir beten, als ob die Vergangenheit in der Zukunft liegt. In fact, most people pray like the past tense is not even written in the Bible at all. Die meisten Leute beten sogar so, als ob die Vergangenheit in der Bibel überhaupt nicht besteht. This is how most people pray. So beten die meisten Leute. You want this candy. Du willst diese Bonbons. Daniel wants this candy. Daniel will die Bonbons. I'm God. Ich bin weg. Most people think that God is really mean. Die meisten Leute denken, dass Gott wirklich böse ist. Most people think that God has to be really convinced to give you this candy. Die meisten Leute denken, dass Gott wirklich überzeugt werden muss, um dir diese Bonbons zu geben. Most people think that the more intensely and harder you plead and beg, then finally he will give you the candy. Die meisten Leute denken, umso mehr und intensiver ihr fleht und bettelt, desto eher wird er dir irgendwann die Bonbons geben. So Daniel. Also Daniel. I want you to ask me for this candy like most Christians that you know pray. Ich möchte, dass du mich so um die Bonbons bittest, wie die meisten Christen, die du kennst, beten. Reinhard, por favor, me dê essa balinha. Reinhard, bitte, gib mir diese Bonbons. Please give me this candy. Reinhard, bitte, gib mir diese Bonbons. Es ist mein Herzenswunsch. Das wünsche ich mir. I'm persevering. Ich bleibe dran. You know what God does with this kind of prayer? Wisst ihr, was Gott mit so einem Gebet macht? This is what he says. Er sagt Folgendes. My child doesn't believe I'm good. Mein Kind glaubt nicht, dass ich gut bin. My child believes a lie. Mein Kind glaubt, dass ich lüge. My child is trying to convince me of something I've already given. Mein Kind versucht, mich von etwas zu überzeugen, was ich ihm bereits gegeben habe. My child is smacking Jesus in the face. Mein Kind gibt Jesus eine Ohrfeige. It shocks God. Das schockt Gott. Watch how he can get the candy. Schaut, wie er die Bonbons bekommt. Daniel, show them new covenant prayer. Daniel, zeig ihnen das Gebet im neuen Bund. Vielen Dank für die Bonbons. What? Ah. Look at them. Schaut ihn euch an. He said, thank you. Er sagte Danke. He believed they were his. Er glaubte, dass sie ihm gehören. He took it. Er nahm sie. He acted. Er handelte. He opens. Er öffnet die Tüte. And he shared it with everybody else. Und er teilt sie mit allen anderen im Raum. Hey, that's too simple. Das ist zu einfach. It can't be this simple. So, es kann nicht so einfach sein. No, no, no, no. Prayer can't be this simple. Nein, nein, nein, Gebet kann nicht so einfach sein. I wanna see intensity. Ich möchte Intensität sehen. I wanna hear your voice. Ich will eure Stimme hören. I've never understood why the pastor wants to hear my voice when I'm talking to God. Ich habe noch nie verstanden, warum der Pastor meine Stimme hören will, wenn ich mit Gott rede. It's like I've been in so many churches, the pastor said, I want to hear your voice. Ich bin in so vielen Gemeinden gewesen, wo der Pastor sagte, ich möchte eure Stimme hören. I usually get up and walk out. Ich stehe normalerweise auf und gehe dann raus. Or if I have to preach in a minute, I kneel down and go like this. Oder wenn ich in einer Minute predigen muss, dann knie ich mich hin und verberge meinen Kopf. They all think I'm praying. Sie denken alle, dass ich bete. But in reality, aber in Wirklichkeit, I'm saying, Lord, forgive this pastor. Sage ich, Herr, vergib diesem Pastor. And save the people from his hand. Und rette die Leute aus seiner Hand. Please. Bitte. What I'm doing. Das tue ich. Why does he wanna hear my voice when I'm not even talking to him? Warum will er meine Stimme hören, wenn ich noch nicht einmal mit ihm rede? It's very rude. Das ist sehr unhöflich. Did he hear me? Hört ihr? If you are talking to somebody else and I want to hear what you are saying to somebody else, that's rude. Wenn ihr mit jemand anderen redet und ich will hören, was ihr sagt, dann ist das unhöflich. Sorry, religious people. Sorry, religiöse Leute. If the people in the church are talking to God and you are telling them that you want to hear their voice, something is seriously wrong. Wenn die Leute in der Gemeinde mit Gott reden und du sie ermahnst, dass du ihre Stimme hören willst, dann ist etwas echt daneben. Sorry. Sorry. I'm going to set the people free from religion. Ich werde die Leute von Religion freisetzen. You know what? I think I'm going to baptize people at my pool every week. Wisst ihr was? Ich glaube, ich werde jede Woche Leute in meinem Pool taufen. I'm just going to walk around the streets talking about how good Jesus is. When they get saved, I'm going to drag them to my house and put them in the pool. Ich werde einfach durch die Straßen gehen und darüber sprechen, wie gut Jesus ist. Und wenn sie gerettet werden, schleife ich sie zu meinem Haus und stecke sie in den Pool. Listen to something else. Hört etwas anderes. My 15-year-old son that I adopted a few weeks ago. Mein 15-jähriger Sohn, den ich vor ein paar Wochen adoptiert habe, he baptized people. Er hat Leute getauft. You don't have to be a pastor to baptize people. Du musst kein Pastor sein, um jemanden zu taufen. A kid can baptize people. Ein Kind kann Leute taufen. If a kid knows Jesus and loves Jesus, wenn das Kind Jesus kennt und ihn liebt, erzähl den Leuten, wie gut Jesus ist, und wenn sie glauben, dann taufe sie. Ich werde Religion brechen. So, listen. Also hör zu. Ein Gottfakt ist alles, was die Bibel sagt, dass Gott uns gegeben hat. Es ist in der Vergangenheit. It could be that I lose a few thousand followers on Instagram now. Es könnte jetzt sein, dass ich ein paar tausend Follower auf Instagram verliere. You're free to leave. Ihr seid frei zu gehen. You're free to get out of this life. Ihr seid frei, dieses Live zu verlassen. If you don't like what I preach, there's a little X on top right here on top. You go click. Wenn ihr nicht mögt, was ich predige, da oben gibt's einen kleinen Exit-Knopf. Da könnt ihr draufklicken. I'm not saying anything to offend anybody. I never have and I never will. Ich sage nichts, um irgendjemanden zu beleidigen. Das habe ich nie getan und werde es nie tun. That's not what God put me into this world for. Dazu hat Gott mich nicht auf diese Welt gestellt. But many years ago, decades ago, aber vor vielen Jahren, vor Jahrzehnten, God said to me, Reinhard, I've made you a prophet to the nation and a prophet to the church. Hat Gott zu mir gesagt, Reinhard, ich habe dich zu einem Propheten für die Nation, einem Propheten für die Gemeinde gemacht. He said to me, er sagte zu mir, one of your special anointings and gifts, eine deiner besonderen Salbungen und Gaben, will be to take the gray in the church and separate it into black and white. Wird es sein, das Grau in der Gemeinde zu nehmen und es in Schwarz und Weiß zu trennen? I know many people offended because I only see black and white. Ich weiß, dass nun viele Leute beleidigt sind, denn ich sehe nur Schwarz und Weiß. Sorry. So if you get offended about what I'm about to say, wenn du beleidigt bist durch das, was ich sagen werde, then I wanna tell you this. Dann möchte ich, dass du Folgendes weißt. Your reaction, deine Reaktion is a mirror of your own heart. Ist ein Spiegel deines eigenen Herzens. God will offend your mind to reveal your heart. Gott wird deinen Verstand beleidigen, um dein Herz zu offenbaren. I'm not saying anything to offend your heart, but if it offends your heart, you've got to look at your own heart. Ich sage nichts, um dein Herz zu beleidigen, doch wenn dein Herz beleidigt ist, dann musst du dein eigenes Herz betrachten. Let me read you something from the Bible. Lasst mich euch etwas aus der Bibel vorlesen. Epheser 1, Vers 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Epheser 1, Vers 3. Ephesians 1, verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. If I don't eat pizza, I'm fine. But if he doesn't get pizza, he gets very grim. Wenn ich keine Pizza bekomme, dann ist es okay. Aber wenn er keine Pizza bekommt, dann wird er missmutig. Look at this. Bendito seja o Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Blessed be the Lord of our God, Jesus Christ, who blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. Gepriesen sei der Herr und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. I said, Daniel. Ich bin Daniel. Erinnert ihr euch an die Bonbons? Ich sagte zu ihm, Daniel, ich habe sie dir gegeben. Sie gehören dir. What happens if he keeps begging me for this hand? Was passiert, wenn er mich weiter um die Bonbons anbettelt? He doesn't believe what I said. Er glaubt nicht, was ich sage. Listen to this. Hört doch. He makes me a liar. Dann macht er mich zum Lügner. If he keeps asking me for the candy, he makes me a liar. Wenn er mich immer wieder um die Bonbons bittet, dann macht er mich zum Lügner. Because I said I've given them to you. Why do you still ask me then? Denn ich habe sie ihm gegeben. Warum bittest du mich dann noch darum? He doesn't believe I'm good. Er glaubt nicht, dass ich gut bin. He believes a lie. Er glaubt, dass ich lüge. He believes he's still gonna convince me to give him something. Er glaubt, dass er immer noch mich überzeugen muss, ihm etwas zu geben. It hurts, God, stop. Das tut Gott weh. Hör auf. Hurts his heart. Es verletzt sein Herz. Look what we just read in the Bible. Schau, was wir eben in der Bibel gelesen haben. Blessed be the God of our Lord Jesus Christ. Gepriesen ist der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Who has blessed us. Der uns gesegnet hat. Will he or has he? Wird er oder hat er? He has. Er hat. He has blessed us with what? Er hat uns gesegnet mit was? With a few blessings. Mit ein paar Segnungen. With every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. Nein, sondern mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus Jesus. Listen, a God fact has nothing to do with how smart you are, how much you pray, how much you read the Bible, and how much you fast. Hör doch, ein Gottfakt hat nichts damit zu tun, wie klug du bist, wie sehr du betest, wie viel du die Bibel liest oder wie viel du fastest. Promise is in the future. A God fact is always in the past. Eine Verheißung ist in der Zukunft und ein Gottfakt ist immer in der Vergangenheit. Or at the best in the present continuous. Oder bestenfalls im fortlaufenden Präsens. Aber es hat immer die Schlüsselworte in sich, durch Jesus, in Christus, in ihm. We are talking about praying in the new covenant. Wir reden über Gebet im neuen Bund. The cross is where the new covenant is sealed. Und am Kreuz wurde der neue Bund besiegelt. The work of the cross is enough. Das Werk am Kreuz ist genug. It's enough. Es ist genug. So listen. Also hört zu. Please. Bitte. From now on. Von nun an. Never again in a life say to me, Reinhard, God bless you. Sag bitte nie wieder in einem Live zu mir, Reinhard, Gott segne dich. Niemals. When people say this to me. Wenn das zu mir gesagt wird. I'm always kind and lovely and say and hug them. Bin ich immer nett und liebevoll zu den Leuten und umarme sie. But now I'm teaching you. Aber jetzt lehre ich euch etwas. Now you know. Jetzt wisst ihr es. But when people say to me, Reinhard, God bless you. Die Leute sagen immer, Reinhard, Gott segne dich. My heart inside of me goes like, it hurts. Und mein Herz in mir tut weh. And inside of me, something screams like this. Und in mir schreit etwas wie, please stop cursing me. Bitte hör auf, mich zu verfluchen. What? Was? You offended me. Du beleidigst mich. Sorry. Why do I feel like you're cursing me when you say God bless me? Warum fühle ich mich, als ob ihr mich verflucht, wenn ihr sagt, Gott segne dich? Somebody said to me, Reinhard, don't you want God to bless you? Jemand sagte zu mir, Reinhard, möchtest du nicht, dass Gott dich segnet? I said, no. Ich sagte nein. But Reinhard, aber Reinhard. Yes? See, I don't want God to bless me. Nein, ich möchte nicht, dass Gott mich segnet. You know why? Wisst ihr warum? If I believe that God can bless me any more than he already has blessed me, I'm actually denying the cross. Wenn ich nämlich glaube, dass Gott mich irgendwie noch mehr segnen kann, als ich schon gesegnet bin, dann verleugne ich in Wirklichkeit das Kreuz. If I believe there is still a blessing left for me, I'm spitting Jesus in the face and I'm smacking him and I don't want to. Wenn ich glaube, dass es immer noch irgendeinen Segen für mich gibt, dann spucke ich Jesus ins Gesicht und gebe ihm eine auf Ohrfeige und das möchte ich nicht. Reinhard! Reinhard! It's easy for you to say. Da, du kannst das ganz leicht sagen. You have everything you need. Du hast ja alles, was du brauchst. Listen, I haven't had a salary for 2 years. Hör zu, ich hatte seit 2 Jahren kein Gehalt mehr. And I'm not taking any penny from my books and my t-shirts. Everything I give to the poor. Ich nehme nichts von meinen Büchern oder T-Shirts. Alles geht an die armen Waisen in Brasilien. You know how I live? Wisst ihr, wie ich lebe? I live by faith in the finished work of the cross. Ich lebe durch Glauben an das vollbrachte Werk am Kreuz. That's what I do. Das tue ich. So look to this. Also schaut euch das an. If I believe that God can still bless me. Wenn ich immer noch glaube, dass Gott mich noch mehr segnen kann. Then I have to also believe that Ephesians 1 verse 3 is not true. Dann muss ich auch glauben, dass Epheser 1 Vers 3 nicht stimmt. But Ephesians 1 is true because of the cross, not because of me. Aber Epheser 1 Vers 3 ist wahr aufgrund des Kreuzes, nicht wegen mir. In Christ. In Christus. In Christ. Ich bin in Christus. Christ by faith of the finished work of the cross. Ich bin in Christus durch den Glauben an das vollbrachte Werk am Kreuz. So what do we do? Was machen wir also? Trying to convince God to bless us. Wir versuchen Gott davon zu überzeugen, uns zu segnen. We're trying to convince God to provide for us. Wir versuchen Gott davon zu überzeugen, uns zu versorgen. Stop that, please. Hört damit auf, bitte. Spend time in prayer convincing yourself that you literally have been blessed with every single spiritual blessing in heavenly places. Verbringe Zeit im Gebet, um dich selbst zu überzeugen, dass du buchstäblich mit jedem geistlichen Segen in himmlischen Orten gesegnet bist. This is so offensive to people for one reason only, because they've been religious and they've been saying God bless you, don't even know what they were saying. Das ist nur aus einem einzigen Grund so beleidigend für Menschen, weil sie religiös sind und sagen, Gott segne dich, ohne zu wissen, was sie da gerade sagen. Look, schaut. If I'm a Christian, wenn ich ein Christ bin, if I'm in Christ, wenn ich in Christus bin, and if I literally have been blessed with every single spiritual blessing, not some, every, und ich buchstäblich mit jedem geistlichen Segen gesegnet worden bin, nicht mit einigen, sondern mit allen, there is no blessings left. Dann sind keine Segnungen mehr übrig. If there is any blessing that God could still give me, wenn es noch irgendeine Segnung geben würde, die Gott mir geben könnte, he lied. Dann hätte er gelogen. If there is still any blessing that God could give me, also nochmal, wenn es noch irgendeine Segnung gäbe, God lied. Die Gott mir geben könnte, God put in the Bible, okay, Deus colocou na Bíblia, we have been blessed with every single spiritual blessing in heavenly places in Christ Jesus. Dann hätte er gelogen, denn Gott hat in die Bibel geschrieben, dass wir mit jedem geistlichen Segen in himmlischen Orten in Christus gesegnet wurden. I get messages literally from all over the world. Und ich bekomme Nachrichten von Leuten auf der ganzen Welt. Telling me this thing. Und sie sagen mir dies. Reinhard, how come that I'm blessed with every spiritual blessing and my bank account is minus? Wie kommt es, dass ich mit allen geistlichen Segnungen in der Himmel Welt gesegnet bin, aber mein Bankkonto ist im Minus. I'm gonna tell you why. Ich sage dir warum. Because you don't believe it. Weil du es nicht glaubst. Reinhard, I believe. Aber Reinhard, ich glaube doch. No, you don't. Nein, tust du nicht. You don't believe the right way. Du glaubst nicht auf die richtige Art und Weise. Remember, erinnere dich. It's called appropriating faith. Es heißt nehmender Glaube. Works how? Und es funktioniert so. Quit asking. Hör auf zu bitten. First thing. Das ist das Erste. This is so hard for Christians. Das ist so schwer für Christen. One of the most difficult things for any Christian I've ever met in the whole world is to quit asking. Eine der schwierigsten Sachen für jeden Christen, der mir jemals auf der Welt begegnet ist, ist aufhören zu bitten. Worry, we have many questions now and we'll answer them every whole week. Keine Sorge, ihr habt viele Fragen und wir werden sie im Laufe der Woche beantworten. I will teach these lives as long as I need to teach them. Ich werde diese Lives lehren, solange es nötig ist. Until we answer all the questions. Bis wir alle Fragen beantwortet haben. But the truth is, aber die Wahrheit ist, we don't really believe that it already happened. Wir glauben nicht wirklich, dass es bereits passiert ist. Our hearts don't believe. Unsere Herzen glauben es nicht. Because if your heart would really believe that you have been blessed, denn wenn dein Herz wirklich glauben würde, dass du gesegnet worden bist, with every blessing, mit jedem Segen, you would never say to any Christian again, God bless you, never. Dann würdest du nie wieder zu irgendeinem Christen sagen, Gott segne dich, niemals. And if any Christian would say to you, God bless you, your heart would go like, oh no. Und wenn irgendein Christ zu dir sagen würde, Gott segne dich, dann würde sich dein Herz zusammenziehen und sagen, nein, sag das nicht zu mir. I tell you why it hurts me so much. Ich sage dir, warum mir das so weh tut. Because by saying God bless you, denn dasselbe, Gott segne dich, you do two things. Es macht zwei Sachen. Number one, you deny the work of the cross. Erstens, du verleugnest das Werk am Kreuz. Number two, you put something into the future that is already in the past. Und zweitens, du versetzt etwas in die Zukunft, das bereits in der Vergangenheit ist. You're asking God to put money in your account and he put it in your account 2000 years ago. Du bittest Gott, Geld auf dein Konto zu überweisen, das er bereits vor 2000 Jahren überwiesen hat. So what did I tell you? Und was habe ich euch gesagt? Pray in the old covenant. Gebet im alten Bund. Convince God to bless you. Ist Gott davon zu überzeugen, dich zu segnen. If my people who are called by the name will humble themselves and turn from the wicked way and pray, I will hear from heaven, I will heal their land. Wenn mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, sich demütigt und Buße tut von seinen bösen Wegen und betet, werde ich hören vom Himmel und ihr Land heilen. That's the old covenant. Das ist der alte Bund. Humble yourself, pray, cry out to God. Demütige dich, bete, schreie zu Gott. Convince him and he will bless you. Überzeuge ihn und er wird dich segnen. Das ist der alte Bund. Do you know, when I begin to understand this, wisst ihr, als ich anfing, das zu verstehen, here's what I did. Tat ich Folgendes. I made a decision that I will quit asking God anything. Ich traf die Entscheidung, dass ich aufhören würde, Gott um irgendetwas zu bitten. Anything. Irgendwas. But I will spend a lot of time every day, aber ich werde jeden Tag viel Zeit damit zu verbringen, convincing my heart. Mein Herz zu überzeugen. It frustrated my dear wife in the beginning. Am Anfang hat das meine liebe Frau so frustriert. She's a saint. Sie ist eine Heilige. You know why? Wisst ihr warum? Like we would sit in the car for 3-4 hours. Wir saßen zum Beispiel 3-4 Stunden im Auto. And I would never open my mouth and speak one word to her. Und ich habe nie meinen Mund aufgetan und auch nur ein Wort mit ihr gesprochen. And she would be so frustrated. Und sie war so frustriert. Sie sagte, Liebling, komm zurück ins Auto und sei bei mir. You know what I did? Wisst ihr, was ich tat? I spent time meditating and convincing my own heart. Ich verbrachte Zeit damit zu meditieren und mein eigenes Herz zu überzeugen. Do you know what I do every day? Wisst ihr, was ich jeden Tag mache? Every day in my time of prayer. Jeden Tag in meiner Gebetszeit. Now listen, if I can, I like to have about 3 hours of prayer every day. Hör zu, wenn ich kann, dann habe ich gerne ungefähr 3 Stunden Gebet jeden Tag. I like to get up when it's dark. Ich stehe gerne auf, wenn es noch dunkel ist. It's quiet, nobody's awake. Es ist ruhig und niemand ist wach. So I sit in my chair. Dann sitze ich in meinem Sessel. That's my chair. Das ist mein Sessel. That's where my feet are. Und dort sind meine Füße. This is where I sit every morning when it's dark. Und da sitze ich jeden Morgen. Right there where Peter sits. Genau dort, wo Peter sitzt. Put your feet up, they're nice and comfortable. Leg deine Füße hoch, es ist schön bequem. There you go. See that? That's me every morning. Seht ihr, das bin ich jeden Morgen. In the middle of the night. Mitten in der Nacht. You see where Sarah is sitting. Und seht ihr, wo Sarah jetzt sitzt? Da sitzt Raphael jeden Morgen. Raphael ist mein Engel. He sits there. Da sitzt er. And then after a while, und dann nach einer Weile, put that yellow cushion that's there, dann lege ich das gelbe Kissen, was da liegt, and I'll put it on the floor. Ich lege es auf den Boden. And then I kneel down. Und dann knie ich mich hin. And when I kneel down, und wenn ich mich hinknie, I kneel and I say, dann sage ich, Jesus, you're so beautiful. Jesus, du bist so wunderschön. I surrender. Ich gebe mich dir hin. I surrender. Ich gebe mich dir hin. I surrender myself. Ich gebe mich dir hin. And I pray for my children. Und dann bete ich für meine Kinder, für meine Frau. And I will teach you another day what I will pray for them. Und ich lehre euch ein anderes Mal, wie ich dafür bete. But most of the time I sit in my chair. Aber die meiste Zeit sitze ich in meinem Sessel. And I pray like this. Und ich bete so. It is so good to give thanks to the Lord. Es ist so gut, dem Herrn zu danken. To declare his loving kindness in the morning. Seine liebevolle Güte am Morgen zu verkünden. His faithfulness every night. Und seine Treue jeden Abend. Wow, you are so good. Wow, du bist so gut, Jesus. The cross is so powerful. Wow, das Kreuz ist so kraftvoll. I say, Lord, you have blessed me with every single spiritual blessing that exists. Herr, du hast mich mit jeder geistlichen Segnung gesegnet, die überhaupt existiert. Thank you. Danke. Thanks. Danke. Lord, there are no blessings left for me today because I already have them all. Schau, es gibt heute keine Segnungen für mich. Es ist nichts übrig, weil ich schon alles habe. Because I have already been given all these blessings. Weil mir all diese Segnungen bereits gegeben wurden. Today is the most amazing day ever. Heute ist der allertollste Tag aller Zeiten. It's a day full of the blessings of God. Es ist ein Tag voller Segnungen Gottes. Today of prosperity and of victory. Es ist ein Tag des Wohlstandes und des Sieges. Jesus, thank you. Oh Jesus, danke, danke, danke. I spend hours like this. Und ich verbringe Stunden auf diese Art und Weise. This kid. Dieser Junge hier, Daniel. He lives in my house. Er lebt in meinem Haus. Works right there. Er arbeitet gleich hier. Right there. Mainly. 2 meters from my side. 2 Meter neben mir. It's his desk. Und das ist sein Schreibtisch. He sleeps in my house 1 floor above me. Er schläft im Haus 1 Stock über mir. Ask him. Pregunta ihn. Frag ihn, wie er mich jeden Morgen antrifft. Have you ever met me grumpy and miserable and depressed and worried? Hast du mich schon einmal mürrisch, depressiv und besorgt erlebt? Nein. Never? Niemals. In 3 years? Nie in 3 Jahren. Never? Niemals. He's upset. Er ist frustriert darüber. Es ist schwer, mit mir zusammenzuleben. Do you know why he gets upset sometimes? Wisst ihr, warum er manchmal frustriert ist? Because by the time that he gets up, I'm the happiest, craziest, energetic guy that you can ever meet. Denn wenn er endlich aufsteht, dann bin ich schon der glücklichste, verrückteste, energiegeladenste Typ, dem ihr begegnen könnt. True. Stimmt das? Jeden Tag. Und wisst ihr warum? Because I've spent a couple of hours praying. Weil ich ein paar Stunden im Gebet verbracht habe. Trying to convince God to bless me. Ich habe versucht, Gott davon zu überzeugen, mich zu segnen. Thank God that this is over 40 years ago. Gott sei Dank ist das vorbei, seit fast 40 Jahren. Thank God. Gott sei Dank. Listen, hör zu. If you convince your heart, wenn du dein Herz überzeugst of what happened on the cross, von dem, was am Kreuz passiert ist, you tell me what's left to ask. Dann sag mir bitte, worum du noch bitten willst. The questions about figuring out Matthew 7 and all the other things you don't understand. Die Fragen über Matthäus 7, was das bedeutet und die ganzen anderen Sachen, die ihr nicht versteht. You won't have these questions anymore. Diese Fragen werdet ihr nicht mehr haben. If your heart is convinced, denn wenn dein Herz überzeugt ist, that you have been blessed with every single spiritual blessing that exists, dass du gesegnet bist mit jedem geistlichen Segen, der existiert, if your heart is really convinced, wenn dein Herz wirklich überzeugt ist davon, that's new covenant prayer. Dann ist das Gebet im neuen Bund. Convince your heart. Überzeuge dein Herz. Believe. Glaube. Say thank you. Sage Danke. Act. Handle. Once you learn this, wenn du das einmal lernst, I'm sorry, I have to say it. Sorry, ich muss das einfach sagen. I'm not saying this offensively, I really am not. Ich sage das nicht, um zu beleidigen, wirklich nicht. Once you've learned to pray like this, wenn du einmal so lernst, so zu beten, it almost seems ridiculous to you when people try to tell you you've got to pray hard and intensely to try to get things from God. Wird es dir fast lächerlich vorkommen, wenn Leute dir sagen, dass du hart und intensiv beten musst, um Dinge von Gott zu bekommen? Listen. Hör zu. But I don't see it on my bank account. Aber ich sehe es nicht auf meinem Bankkonto. You know why? Weißt du warum? Because you don't believe it. Weil du nicht glaubst. Reinhard, you're so hard. How can you say I don't believe it? Reinhard, das ist aber hart. Wie kannst du sagen, dass ich nicht glaube? Okay, then let's not use my words. Okay, dann benutzen wir nicht meine Worte, let's use the word of the Bible. Sondern die Worte der Bibel. Faith? Glaube is the substance of things hoped for. Ist die Substanz der Dinge, auf die man hofft. The evidence of things not seen. Das Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Hebrews chapter 11, verse 1. Hebräer 11, Vers 1. So, if you need to see the money in a bank account in order to believe it, you don't believe it. Wenn du das Geld also erst auf deinem Bankkonto sehen musst, bevor du es glaubst, dann glaubst du es nicht. Did you catch that? Hast du das verstanden? You didn't believe it. Du hast es nicht geglaubt. People say to me, Reinhard, I tried to believe that, but it doesn't work. Leute sagen zu mir, Reinhard, ich habe versucht es zu glauben, aber es funktioniert nicht. You never try to believe. Du versuchst nie zu glauben. Believe is a matter of the heart. Glaube ist eine Sache des Herzens. Got to get the religious garbage out of your heart. Ihr müsst diesen religiösen Mist aus eurem Herz rausschmeißen. And then you need to convince your heart by meditation and declaration of the truth. Und dann müsst ihr euer Herz überzeugen durch Meditieren und Deklarieren der Wahrheit. Faith is the evidence of the things you don't see. Glaube ist der Beweis, das Überzeugtsein von den Dingen, die man nicht sieht. And listen, once you come to the place of true faith in the heart. Und hör zu, wenn du erst einmal an den Punkt des echten Glaubens in deinem Herzen kommst, the money is in your bank account, the health is in your body. Ist das Geld auf deinem Bankkonto, die Gesundheit ist in deinem Körper, victory is in your experience. Und der Sieg ist deine Erfahrung. Always. Immer. You can't have the victory by convincing God to give you the victory. Du kannst den Sieg nicht haben, indem du Gott davon überzeugst, dir den Sieg zu geben. Niemals. You can't have God's provision by trying to convince God to provide for you. Never. Du kannst nicht Gottes Versorgung haben, indem du Gott davon überzeugst, dich zu versorgen. It will only happen. Niemals. Es wird nur passieren. Your heart is convinced it already took place 2000 years ago. Es wird nur passieren, wenn dein Herz davon überzeugt ist, dass es vor 2000 Jahren schon passiert ist. Look at this thing. Schaut euch diese Sache an. Ephesians 1:3. In Epheser 1, Vers 3. God has blessed us past tense. Gott hat uns gesegnet in der Vergangenheit with every spiritual blessing. Und mit allem geistlichen Segen. That means if he would want to give us more blessings, he would have to steal it from somewhere because he doesn't have any left. He's given it to us. Wenn er also uns noch mehr Segen geben wollte, er müsste es von jemand anders stehlen, denn er hat ja nichts mehr übrig. Er hat es uns schon gegeben. Das ist gut, oder? If he's given you it all, he's gonna steal it from someone if he wants to give me more because he doesn't have any. Wenn er dir alles gegeben hat, dann müsste er es von jemandem stehlen, wenn er mir mehr geben wollte, denn er hat nichts mehr. But listen to this. Aber hört euch das an. In the original Greek, im originalen Griechischen, the word blessing is a compound word. Ist das Wort Segnung ein zusammengesetztes Wort. And it comes from two words. Und es kommt aus von zwei Worten. Wow, we've got 2 minutes left. Wow, noch 2 Minuten. And the compound word is made up of two words. Und das zusammengesetzte Wort besteht aus zwei Worten. It means declare is the first word. Es bedeutet proklamiere, das ist das erste Wort. Und das zweite Wort ist wohlauf sein oder gedeihen. That's what blessings mean. Das bedeutet Segnung. So let's use this scripture and use it in the way that it actually means in the original. Lasst uns diese Schriftstelle so verwenden, wie sie im Original eigentlich heißt. Thanks be to God. Dank sei Gott. the Father of our Lord Jesus Christ, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, who already, der bereits verkündet hat, has declared, er hat es verkündet, has to be well off and prosper, dass wir wohlauf sein und gedeihen sollen. What happened when God declares something? Und was passiert, wenn Gott etwas verkündet? God declared. And it was. Gott verkündete und es war. He created the whole world by declaring. Er schuf die gesamte Welt durch Verkünden. Did you catch that? Habt ihr das begriffen? Look at this. Schaut es euch an. God has already declared you well off and prosperous. Gott hat bereits verkündet, but Reinhard, I don't see it. Verkündet, dass du wohlauf bist und gedeihst. Aber Reinhard, ich sehe das nicht, ja, weil du immer noch bittest. Stop. Hör auf damit. Please. Bitte. Please. Bitte. Stop. Asking God for things that he has done and given. Hör auf, Gott um Dinge zu bitten, die er getan hat und dir gegeben hat. It hurts God. Es verletzt Gott. It smacks Jesus. Es gibt Jesus eine Ohrfeige. Do it ever again. Tu es nie wieder. And if your heart don't believe it, und wenn dein Herz es nicht glaubt, which most likely it won't believe, dann überzeuge dein Herz, indem du meditierst. So what is to do? Über die Wahrheit proklamierst.